Abschnitt 23 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesang der Nacht, Teil 5. Als Jakobs Sohn Juda geehelicht hatte, erweckte Gott drei Söhne aus seinem Samen. Der älteste, Gea, nahm ein Weib namens Tamar. Doch verblich er früh, und nach dem Brauche sollte Onan, der zweite, die kinderlos gebliebene heiraten. Aber Onan weigerte sich dessen, verging sich lieber und musste drum sterben. Nun wartete Tamar auf das Mannbarwerden von Sela, dem jüngsten und letzten der Brüder. Aber man vergaß ihrer im Hause ihres Vaters, und Sela ward erwachsen und holte sie nicht. Da vernahm sie, dass ihr Schwiegervater Juda, der auch inzwischen zum Witwer geworden war, zur Schafschur in ihre Gegend kam. Und sie legte dunkle Kleider an, verhüllte ihr Haupt mit dem Schleier der Freudenmädchen und setzte sich vor das Gesimse am Tore, an dem die käuflichen Weiber warten. Und als Juda vorüberkam, lockte sie ihn, er wohnte ihr bei, und sie verfiel und ward Mutter. Für den Schürzenlohn aber verlangte sie ein Pfand, da Juda einen Ziegenbock, wie er als Schandzins üblich, nicht bei sich hatte, denn er weilte ja fern von seinem Besitze. Und sie forderte und erhielt seinen Ring, seinen Gürtel und den Wanderstab aus seinen Händen. Als er aber den Boten sandte, das Pfand auszulösen, da traf er sie nicht, und niemand wusste vom Verbleiben der Dirne. Juda jedoch beruhigte sich, denn er war ja besten Willens gewesen. Nach Monaten aber bekam er die Kunde, dass Tamar seinen Namen entehrte und schwanger geworden war. Da ließ er sie kommen, um sie zu verbrennen, denn dies war damals die Strafe für unerlaubte Buhlschaft, der sie geziehen. Da wies ihm Tamar den Ring und den Gürtel und gab ihm den Stab, den er vor dem getragen, und sprach zu ihm vor versammelter Sippe: »Der ist der Vater der Frucht in mir, der mir diese Sachen vertraute.« Da beugte sich Juda tief vor ihr und sagte: »Sie ist gerechter als ich, denn ich gab sie nicht dem Sela zum Weibe. Ich vernachlässigte das Gesetz, sie aber hat es beachtet. Und er nahm sie zu sich, aber er erkannte sie nicht mehr, denn die Mutterschaft machte sie unantastbar für ihn, für jetzt und in Zukunft.« Ein Zwillingspaar brachte Tamar zur Welt, als erster von beiden kam Peretz zutage. Der zeugte den Hezron, dieser den Ram und der den Sohn Aminabal. Ihm folgte Nahessan, der schon als Fürst galt unter den Nachkommen Judas. Salma, sein Sohn, war der Vater des Boas. Dessen Erbe hieß Obed, mein Urgroßvater. Denn Obeds Sprössling war Isai, und Isai ist der Vater von David. So also ist Tamar die Mutter der Könige. Gott hat ihre Tat gebilligt und belohnt. Und diese Tat war kühn und berechtigt, denn sie zwang die Männer, die Verheißung Gottes aus dem Garten Eden anzuerkennen. Mutter werden ist Segen, nicht Fluch. Mit dem Schmerze, mit dem wir Kinder gebären, bezahlen wir paradiesische Wonnen. Aber wir haben auch deshalb ein Recht auf sie. Was Tamar mich lehrte, will ich befolgen. Und hat die Gewalt mich hungrig gemacht, schaffen Vater und Bruder mir nicht bald Speisung, indem sie mich einem Gatten gesellen, so will ich hingehen und also tun. Tamar, um Gottes Willen, was willst du beginnen? Böse, lachte sie in sich hinein. Davon verstehst du nichts, du sanfter Cherub. Wohl dir, fürchte dich nicht. Mein Weg geht nicht zu magischen Künsten, er ist einfach und ganz natürlich. Die weisen Männer warnen vor ihm, er ist der männlichen Jugend gefährlich, aber er war und ist und wird immer sein, wenn auch die Schande ihn pflastert. Frauen gibt es, die man ausgestoßen hat, man verachtet sie, aber man kann ihrer nicht entbehren. Unanständige Weiber nennt sie die Öffentlichkeit, aber die anständigen Männer suchen sie gern im Geheimen auf. Groß ist ihre Macht und bedeutsam ihr Einfluss. Nicht höflich klingt, was die Lehrer den Knaben von ihnen sagen, aber solcherlei Warnung beweist gerade die Allgewalt, die sie besitzen. Einem goldenen Ring im Rüssel eines Schweines, einem Hunde, vergleicht sie der Spruch eines Weisen. Wer zu ihnen geht, geht auf glühenden Kohlen. Ihr Mund ist wie eine tiefe Grube, aber süß wie Honigseim sind ihre Lippen und glatter als Öl der Laut ihrer Kehlen. Sie bringen die unartigen Kindlein ums Brot, und ihr Feuer verbrennt die Gewänder der Bübchen. Schlangen sind ihre Leiber, ihre Herzen Netze, und ihre Hände umstricken als unzerreißbare Fesseln. Wen sie halten, der folgt ihnen wie der Ochse zur Schlachtbank. Wie ein Hirsch stürzt er in die verborgene Falle, wie ein Vogel flattert er in den Sprenkel. Er merkt nicht, dass es sein Leben gilt, bis der Giftpfeil ihm die Leber zerspaltet. Unwiderstehlich sind sie, diese Wilden und Unbändigen. Ihr Lager ist der Thron dieser Königinnen des Morastes. Mit Balsam und Aloe und Zimmet ist es besprengt und gewürzt, mit bunten Teppichen aus Ägypten belegt. Das Gesetz verwirft sie, der Priester verdammt sie, der Lehrer beschwört den Zögling, sich ihnen nicht zu nahen. Verhüllten Hauptes müssen sie warten in Winkelgässchen und in ihrem bei Tage gemiedenen Quartier. Aber trotz allem unterliegen ihnen immer wieder die Männer. So rächen sie das Unrecht, das ständig den Frauen zugefügt wird, am Geist und am Leibe der Missetäter. Sie sind unüberwindlich, unausrottbar, wie der Engel, der sich gegen Gott einst empörte. Zum Abgrund verstoßen tragen sie dennoch, auch sie, das göttliche Licht in den Händen. Verflucht sind sie von der Heuchelei. Gesegnet seien die Huren. Rasend hatte Tamar die letzten Worte herausgekeucht. Längst war Abisag entsetzt aufgesprungen, zurückgetreten. Grauen befiel sie. Welche Entartung, welche Zerstörung, was hatte man aus diesem Menschen gemacht? Welchen Unrat in dieses herrliche Gefäß gegossen? Wohin hatte der hohe Sinn sich verwirrt? War es möglich? Würde sie solche Vorstellungen zur Wahrheit machen? Entnahm sie nichts aus der anderen Tamar hohem Opfer als das Äußerste, das Niedrige? Wusste diese Tamar hier nicht, dass, wenn sie im Ernst es wagen würde, zum Schimpf ihres hohen Stammes, zur Kränkung ihres Geschlechts, zur Herausforderung des ganzen Volkes, im Schmuck der Dirnen um Mannesgunst zu buhlen, nur einer ihre Gluten ausschütten würde, nur einer käme sie zu erlösen, der rasche, schmachvolle Tod. Aber nein, Abisag beruhigte sich, das waren ja nur Worte, Ausschweifung des entzündeten Blutes, Fiebergespinste, Spuk eines Wahns. Das war nicht Tamars, ihrer düsteren Freundin, eigentliche Meinung. Das war nur dunkle Gesänge der Nacht. Während sie wieder auf die Entzüngelte zuschritt, um sie leise zu beruhigen, krampfte sich jedoch erneut ihr Herz zusammen. Sie verstand nun vieles, auch in sich selber, besser. Die Nacht ist auch in uns, ist in uns allen, ist auch in mir. Wieder kam Erschlaffung über Tamar. Sie sagte in sich zusammen, schämte sich. Was hatte sie da gefaselt, womit das Ohr des jungen Weibes beleidigt? Wie hatte sie sich so gehen lassen dürfen? Bittend flüsterte sie um Vergebung. Es riss mich fort, verzeih und vergiss. Aber wenn man so wartet und niemand kommt und nichts geschieht, nur die erbarmungslose Hitze vom Himmel siedet, die innere Unruhe, alltäglich, allstündlich, dann steigt es schließlich auf, was einem widerfahren und was man so hört, mischt sich, wirft Blasen und schäumt schließlich über. Verteidige dich nicht, Tamar, entschuldige dich nicht. Was hast du gelitten, was leidest du, Tamar, Geliebte, meine arme Schwester, ich verstehe dich, ich habe dich lieb. Und die Erregung der beiden Frauen löste sich in einer Umarmung und in Tränen. Erleichtert umfasste Tamar dann Abisag. Prüfend blickte sie in die Sterne. »Der Morgen ist nicht mehr allzu fern. Lass uns eilen, damit du rechtzeitig heimkehrst, niemand dich bemerkt und du dem Schelten entgehst. Allzu lange schon staute sich dies alles in mir. Jetzt, wo ich in dir die Mitwisserin habe, wird es mir leichter werden. Einem Menschen muss man sich anvertrauen können. Das Schweigen frisst sonst bis in die Eingeweide. Du wirst nichts unternehmen, ohne mit mir vorher zu reden.« »Ich will es versuchen, das verspreche ich dir. Die Selbstbeherrschung fällt mir schwer, und ich kann nicht dafür einstehen, dass nicht doch plötzlich ein Trieb in mir mich unwiderstehlich zu etwas Ungewolltem hinreißt. Sieh, wie das Gewässer scheint mir die Frau. Quell ist sie und Strömen und unendliches Meer. Alles entspringt ihr, alles belebt sie, alles mündet in sie zurück, alles umfasst sie, und mütterlich gütig nimmt sie es auf. Reinheit und Schlamm ergießen sich in sie, sind in ihr unauslöschlich verbunden. Von der Gihon-Quelle kommen wir her, gleichmäßig, geruhig verrinnt unsere Jugend, jedermann zur Freude und zur Erquickung. Schwellend und ebbend wie der Atem unserer hoffnungsfrohen Brüste, sanft gekräuselt vom Wind des Geschehens, aber zu flach, um in Tiefen aufgewühlt zu werden. Gemächlich ziehen unsere Tage dahin, nur zur Frühlingszeit, wenn die Sonnenstrahlen sich wandeln in Buntheit und Blüte, wenn der Brunstschrei der Tiere im Sange der Nächte in Schöpferfreude um Liebe lockt, dann wallt es auch in uns heftiger und stärker, aber dennoch ebenmäßig, von der Sitte geregelt, nach festen, bestimmten Gesetzen. Unsere spröde Verschlossenheit aber ist herb, herb wie das Wasser von Gihon. Wenn aber der Mittag des Lebens unsere Sinne erküsst, dann wühlt es in unerforschlichen Untiefen. Unheimliches webt und hebt sich in uns, unbestimmbar und nicht vorherzusehen, in seinen Ursachen nicht erkennbar, uns selbst ein Rätsel und ein wildes Geheimnis. So sprudelt nun das Leben in uns, wie die Wirbel im Teiche Bethesda. Und liegt auch Heilkraft und Segen darin? Werden wir auch darum begehrt und gesucht? So sind doch die dunklen Kräfte des Innern einmal entfesselt stets eine Gefahr. Gut, wenn sie nur necken und schrecken. Wehe, wenn sie sich so stürmisch entladen, dass sie alle Dämme weithin überspülen. Furchtbar, aber für uns und jeden, wenn sie glühend das kühle Gleichmaß zerspalten und die Erde beben und zerreißen lassen im Taumel von Lust und Verheerung. Steinig läuft der Weg zwischen Gihon und Bethesda. Ich will suchen. Ich will wieder zurückfinden. Doch ich fürchte mich vor mir selber. Sie hatten sich schon heimwärts gewandt. Die letzten Betrachtungen hatte Tamar mehr für sich gemacht, ohne dabei allzu sehr der Sulamitin zu achten. Diese hörte nicht genau hin, hätte wohl auch kaum alles verstanden, was die vor ihr Schreitende sprach. Gedanken aus langen, einsamen Stunden, verbracht in Zweifeln und in der Erwartung. Abisak war kaum fähig, ihr zu folgen. Sie wankte auf ihren Weg müden Füßen. Der Mond war durch den Rücken des Gipfels verdeckt und steinig läuft der Weg zwischen Gihon und Bethesda. Aber das war es nicht allein, das zum wenigsten. Der Geist der jungen Frau war aufgerüttelt. Empörung war in ihr über das Gehörte und mehr noch über das eigene Geschick. Auch sie war vergewaltigt, das wusste sie nun. Auch an ihr war Frevel und Unrecht geschehen, geschah noch dauernd. Tamar hatte ihr Klarheit verschafft. Die letzten Schleier niedergerissen, nackt stand die unerbittliche Wahrheit vor ihr, ein Opfer war sie, willenlos, ungefragt. Ohne Erbarmen ging das Messer durch ihre Kehle, sollte sie verbluten am Altar eines Götzen. Jetzt begriff sie alles, was ihr widerfuhr und was in ihr vorging. Sie hatte sich als eine Kranke gewähnt, weil das Herz sich ihr oft zusammenkrallte und Glutschauer durch ihren Körper flogen. Jetzt aber wusste sie, dies war nicht Krankheit, anderes war es, auch in ihr war Bethesda. Tamar bog rechts aufwärts zum Zuge des Kidron-Tales empor. Ein schmaler Bergsteig führte ziemlich steil auf den Rücken des Moria, kaum glaubte Abisak nachklimmen zu können, ihr Atem setzte aus und ihre Knie brachen. Oben aber wurde es besser. Ein breiterer, teilweise in den Fels gehauener Pfad verlief auf dem Plateau sanft gegen den Davidshügel hin, vorbei an dem zackigen Felsendom der Opferstätte, an deren Stelle Salomo seinen Palast hinträumte. Auch erhellte der sinkende Mond den Wandernden nun wieder die Spuren. Einen Augenblick hielt Abisak ausruhend an. Sollte sie Tamar näher befragen, ihr eigenes Weh noch zu ihrem fügen? Nein. Ganz erfüllt war Tamar von sich. So klug war sie, hatte so viel gelernt und gedacht, wusste der Frauen Wesen und Denken zu ergründen. Hatte sie aber nicht über allen die Einzelne vergessen? Hatte ihr Leid sie riesenhaft hinauswachsen lassen über ihre Umwelt? War sie blind geworden oder herzverhärtet gegenüber ihrer Umgebung? Aber vielleicht tat sie ihr Unrecht. Vielleicht wollte sie nur heute nicht über sie reden. Würde sie später ihr raten und helfen. Helfen? Wer konnte ihr helfen? Ende von Abschnitt 23. Gelesen von Alice Stein.